alles nur Schein. Sonntagabends in Berlin, Sonntagsabends in Berlin. Bleib bei der Mauer, ich dann stehen. Bleib bei der Mauer, ich dann stehen. Seh die kalte Wand da, Farben geschmiert. Stop.